Berliner Terror, wetterte Richard Kolb in der Bayerischen Radiozeitung. Diese Stelle ist gewissermaßen eine Kontrollstelle für die Hörspielsendungen. Viel zu kontrollieren gab es 1932 nicht mehr. Die Zeit Brechts, Wolfs und anderer Linker ging endgültig zu Ende. Da half auch ihr Zusammenschluss zu einem Bund freier Rundfunkautoren nichts mehr. Er kam viel zu spät.